Rom, Aufstieg zur Weltmacht. Römisches Reich, 146 vor Christus. Karthago brennt, schallt es durch die Gassen Roms. Aufgeregt stürzen die Menschen aus ihren Häusern, sammeln sich auf dem Forum und anderen Plätzen der Stadt. Freude und Erleichterung machen sich in ihren Gesichtern breit. Über Jahrhunderte hatte sich Karthago als der hartnäckigste Gegner im Kampf um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer erwiesen. Der karthagische Feldherr Hannibal fügte den Römern mehr als eine Niederlage zu, bis er sich im Jahr 201 vor Christus dem römischen Feldherrn Scipio beugen musste. Zwar wurde Karthago weitgehend entwaffnet und zu Entschädigungszahlungen verpflichtet, doch die Römer ließ die Furcht vor einem Erstarken des alten Feindes nicht los. Nach dreijähriger Belagerung haben die römischen Truppen nun die Stadt an der nordafrikanischen Küste eingenommen und machen sie dem Erdboden gleich. 17 Tage und Nächte brennt Karthago. Nur ein Zehntel der 500.000 Bewohner überlebt das Inferno. Nie wieder wird Karthago für Rom eine Gefahr darstellen. Nicht viel anders ergeht es im gleichen Jahr der griechischen Stadt Korinth. 50 Jahre zuvor verkündete Rom noch großzügig die Freiheit aller griechischen Staaten. Doch ist dies eine Freiheit von Roms Gnaden. Wer es wagt, Widerstand zu leisten, wird mit militärischen Mitteln hart bestraft, wie etwa das Königreich Makedonien. Doch auch mit wirtschaftlichen Sanktionen gelingt es Rom, seine Gegner in die Knie zu zwingen. So wird die widerspenstige Seemacht Rhodos durch die Einrichtung eines Freihafens auf der im römischen Einflussbereich liegenden Insel Delos ihrer Einnahmen beraubt und in den Ruin getrieben. Im Jahr 146 vor Christus wagen die im sogenannten Achäischen Bund zusammengeschlossenen Griechen gegen die erdrückende Macht Roms einen letzten, verzweifelten Aufstand, der seinen spontanen Anfang unter den Seeleuten, Arbeitern und auch Sklaven in der Hafenstadt Korinth nimmt. Nachdem die Römer die griechischen Truppen vernichtend geschlagen haben, tilgen sie die schutzlose Stadt von der Landkarte und machen ganz Griechenland zur römischen Provinz. Zwei Ereignisse in nur einem Jahr, die deutlich machen, gegen das römische Machtstreben scheint jeder Widerstand zwecklos. Wer sich dennoch Rom entgegenstellt, bekommt die volle Härte seiner militärischen Macht zu spüren. Dabei ist es noch keine 150 Jahre her, dass Rom die Herrschaft über Italien errungen hat. Die Entwicklung vom Stadtstaat mit ein wenig Hinterland zur Weltmacht ist über viele Generationen hinweg vor allem eine Leistung der römischen Armee. Bis zum Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus unterhalten die Römer kein stehendes Heer, sondern eine wehrpflichtigen Armee, die sich aus den besitzenden Bürgern der Stadt zusammensetzt. Zum aktiven Militärdienst können alle männlichen Bürger Roms vom 17. bis zum 46. Lebensjahr einberufen werden. Anfangs müssen die Soldaten ihre Ausrüstung noch selbst bezahlen. Erst später übernimmt der Staat die Kosten. Im Falle der Bedrohung stellen die Römer in der Regel 4 Legionen mit je etwa 4.000 Mann auf. Bei Bedarf kann die Truppenstärke auf 10 Legionen erhöht werden. Die mit Stoßlanzen oder Wurfspeeren sowie dem Kurzschwert ausgerüsteten Fußsoldaten jeder Legion bekommen Unterstützung von einer 300 Mann starken Kavallerie sowie Söldnertruppen, etwa keltischen Infanteristen oder kretischen Bogenschützen. Ein wesentlicher Schlüssel für die militärische Stärke des römischen Bürgerheeres liegt in dem hohen Maß an Disziplin, das die Legionäre auszeichnet, sowie in der Professionalität der Kriegsführung. Die Römer sind schnell dabei, neue Schanz- oder Belagerungstechniken für sich zu nutzen. Sie können über die gut ausgebauten Straßen ihres wachsenden Reiches die Legionen vergleichsweise schnell bewegen. Und sie verstehen es, ihren Heeren die Versorgung mit Nachschub zu sichern. Politisch ist Rom eine Republik, seit um das Jahr 500 der letzte König vertrieben wurde. Die wichtigsten Säulen der Macht sind zum einen gewählte Beamte, zum anderen der Senat als Vertretung der einflussreichen Adelsgeschlechter, der Patrizier, sowie die Volksversammlungen, auf denen die Amtsträger gewählt und Gesetze beschlossen werden. Die höchsten Beamten sind die beiden für ein Jahr gewählten Konsuln, die gemeinschaftlich die Stadt regieren und den Oberbefehl über die Armee innehaben. Weitere Wahlbeamte sind beispielsweise die Prätoren, denen die Rechtsprechung obliegt, oder die Quästoren, die sich um die Finanzen kümmern. Der Senat besitzt wenig formale Rechte. Da er aber zunächst 100, später auch mehr verdiente Vertreter aus den Reihen der Patrizier vereint, ist seine tatsächliche Macht sehr groß. Die Masse des Volkes zählt zu den Plebejern, den einfachen Römern, die zwar freie Bürger sind, aber meist arm oder gar völlig mittellos. Die Plebejer wählen auf einer Volksversammlung zwei Volkstribunen, die als Gegenpole zur Macht der privilegierten Bürger fungieren sollen. Die Volkstribune genießen Immunität und können alle Entscheidungen, die in ihren Augen den Interessen des Volkes zuwiderlaufen, mit dem Ruf Veto, lateinisch für »Ich verbiete«, zu Fall bringen. Im Anschluss an die militärischen Eroberungen fließen hohe Kriegsentschädigungen nach Rom, die vor allem den Patriziern zugutekommen. Da es den Senatoren untersagt ist, sich an Geld- oder Handelsgeschäften zu beteiligen, investieren viele Patrizier diese Gelder in Grundbesitz. Gleichzeitig gelangen auch genügend Kriegsgefangene als Sklaven nach Italien, die als billige Arbeitskräfte auf den großen Gütern der Patrizier arbeiten können. Für die breite Masse des Volkes haben die regelmäßigen Feldzüge aber ganz andere, negative Auswirkungen. Die häufigen Einberufungen zur Armee hindern die Bauern daran, ihre Felder zu bestellen, lassen Handwerker und Händler nicht mehr ihren Geschäften nachgehen. Für viele steht am Ende der finanzielle Ruin. Aus den freien Bauern wird ein besitzloses Proletariat, das sich in der Stadt Rom sammelt. Je mehr Reichtum und Macht die Patrizier anhäufen, je mehr die Plebejer verarmen, desto größer werden die gesellschaftlichen Spannungen in der Stadt. Groß ist daher die Hoffnung der Plebejer, als sie Tiberius Sempronius Gracchus im Jahr 133 vor Christus zum Volkstribun wählen. Er spricht den Menschen aus der Seele, wenn er sagt, die Männer, die für Rom kämpfen und sterben, haben nichts außer Luft und Licht. Herren der Welt werden sie genannt. In Wirklichkeit gehört ihnen kein Krümel Erde. Gracchus, selbst Spross einer angesehenen Patrizierfamilie, will diese Zustände nicht mehr länger hinnehmen. Sein erklärtes Ziel ist die Durchsetzung einer umfassenden Landreform. Kein Bürger soll künftig mehr als 125 Hektar Land besitzen dürfen. Frei werdende Ländereien will er auf besitzlose Bürger aufteilen und ihnen so einen Weg aus der Armut weisen. Die Senatoren sind außer sich. Enteignen will er sie, dieser Gracchus. Niemals darf dieser Vorschlag Gesetz werden. Und so setzen sie alle Hebel in Bewegung, um das Landreformgesetz zu stoppen, und finden einen unerwarteten Verbündeten. Der zweite Volkstribun, Marcus Octavius, verkündet sein Veto. Daraufhin lässt Gracchus seinen Kollegen als Volkstribun abwählen, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Um sicherzugehen, dass sein Gesetz auch wirklich umgesetzt wird, beschließt er zudem, sich im Folgejahr gleich noch einmal zum Volkstribun wählen zu lassen, doch damit verstößt er gegen ein ehernes Gesetz der Republik, nämlich, dass ein Mann nach der Ausübung der stets nur für ein Jahr vergebenen politischen Ämter in jedem Fall ein Jahr Pause einlegen muss, bis er das nächste Amt übernehmen kann. Schnell formiert sich der Widerstand gegen diesen offenkundigen Traditionsbruch. In der Volksversammlung, die Gracchus ein zweites Mal wählen soll, streuen Mitglieder des Senats das jeder Grundlage entbehrende Gerücht, dieser strebe für sich die Königswürde an. Wie erhofft, kommt es daraufhin zu gewalttätigen Tumulten unter den Teilnehmern der Volksversammlung, in deren Verlauf Gracchus und 300 seiner Anhänger den Tod finden. Sein politisches Wirken mag zwar kurz gewesen sein, die Nachwirkungen jedoch sind lang. Im politischen Kampf um das Ackergesetz, den Gracchus mit seinem Leben bezahlt, manifestiert sich erstmals die tiefe Spaltung der römischen Gesellschaft. Die folgenden 100 Jahre wird Rom von inneren Machtkämpfen und Bürgerkriegen geplagt werden. Einer Fortsetzung der militärischen Expansion des Reiches steht die innere Unruhe jedoch nicht im Wege. Doch zeigt sich zunehmend, dass ein wehrpflichtigen Heer, wie das der Römer, den Anforderungen ihres sich scheinbar fortwährend ausbreitenden Reiches nicht mehr gerecht werden kann. Und so kommt es im Jahr 104 vor Christus zu einer Heeresreform, die insbesondere die Aufstellung einer Berufsarmee aus römischen Bürgern vorsieht. Es bürgert sich eine 16-jährige Dienstzeit ein, mit dem Versprechen, für die Altersversorgung der Veteranen nach ihrer aktiven Zeit im Heer zu sorgen. Für viele Plebejer der Stadt bietet das Militär die Chance zum Aufstieg aus der Armut, und so rekrutieren die Werber der Armee ganz gezielt Soldaten in den übervölkerten Armenvierteln der Stadt. Zu Beginn des 1. Jahrhunderts vor Christus ist Rom die vorherrschende Macht im gesamten Mittelmeerraum. Die Iberische Halbinsel, Griechenland, Kleinasien und Nordafrika, alles römische Provinzen. Die wenigen noch formal selbstständigen Staaten, wie etwa Ägypten, sind in wachsendem Maße von Rom abhängig. Italien, das römische Kernland, ist keine Provinz. Doch bei weitem nicht alle der dort lebenden Menschen besitzen das römische Bürgerrecht. Noch steht dies nämlich ausschließlich den Bürgern der Stadt Rom und ihres Umlandes zu. Doch die Bevölkerung des übrigen Italiens will endlich auch in den Genuss der Bürgerrechte kommen, kämpfen sie doch regelmäßig als Bundesgenossen an der Seite der Römer. Als der Senat sich diesem Ansinnen verschließt, kommt es im Jahr 91 vor Christus zum Krieg mit den Bundesgenossen. Am Ende siegen die Römer und erklären zur allgemeinen Überraschung, dass fortan alle Bewohner Italiens römische Bürger sind. In den eroberten Provinzen sind die Römer wenig zimperlich, wenn es um die Eintreibung von Steuern geht. Mit der Verwaltung sind römische Bürger betraut, die häufig ihre Amtszeit als einmalige Gelegenheit sehen, in kurzer Zeit große Reichtümer anzuhäufen. In Kleinasien etwa wiegt der Hass auf die römischen Steuereintreiber bald so schwer, dass es unter der Führung König Mithridates von Pontos im Jahr 88 vor Christus zu einem Massaker an der dort lebenden römischen Bevölkerung kommt. Es wird einige Jahre dauern, bis die Römer Mithridates niedergerungen haben. Wie so oft, etwa gegen die einfallenden Germanenstämme der Kimbern und Teutonen um das Jahr 110 vor Christus oder beim Sklavenaufstand des Spartacus Ende der 70er Jahre vor Christus, erleiden die Römer anfangs schmerzhafte Niederlagen. Am Ende aber behalten stets die römischen Legionen die Oberhand. Die römische Innenpolitik ist während des ersten vorchristlichen Jahrhunderts über weite Strecken geprägt von den Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern zweier Parteien. Auf der einen Seite stehen die Optimaten, die den Senat stärken wollen und vor allem die Interessen der Patrizier im Sinn haben, auf der anderen Seite die Popularen, die am liebsten den Senat ganz aus dem politischen Prozess ausschließen würden und sich das Wohlergehen der einfachen Bürger auf die Fahnen geschrieben haben. Zunächst scheint es den Optimaten zu gelingen, die Herrschaft an sich zu reißen. Schließlich herrscht ein Vertreter aus ihren Reihen, der Feldherr Lucius Cornelius Sulla, von 82 bis 79 vor Christus als Diktator über Rom. Doch nach dessen Rücktritt wird die Politik mehr und mehr von Persönlichkeiten geprägt, die der Fraktion der Popularen zuzurechnen sind. Sie verfügen über einen großen Rückhalt bei den Volksmassen, wissen eine militärische Hausmacht im Rücken und haben selbstverständlich beste Verbindungen zu den herrschenden Kreisen. Auf Gaius Julius Caesar trifft all dies zu. Er stammt aus dem Patriziergeschlecht der Julier, das seine Wurzeln zwar bis zu den Anfängen der Römischen Republik zurückverfolgen kann, aber in der Politik nicht zu den führenden Familien zählt. Als ein Vertreter der Partei der Popularen macht er Karriere in der Politik und wird im Jahre 59 vor Christus erstmals zum Konsul gewählt. Als Feldherr vermag Caesar, seine Soldaten zu äußerster Loyalität und zu Höchstleistungen anzutreiben. Sein Meisterstück liefert er in der Eroberung Galliens, die ihren Abschluss im Jahr 52 vor Christus findet. 10 ihm bedingungslos ergebene Legionen hat Caesar am Ende des Gallischen Krieges unter Waffen. Seine Siege haben ihm reiche Beute beschert. Caesar lagert in Norditalien und überlegt, wie er seinen Machtanspruch am besten durchsetzen kann. Da erreicht ihn die Aufforderung des Senats, seine Truppen aufzulösen und sich für seine Amtszeit als Konsul vor Gericht zu verantworten. Für Caesar ist dies eine unerhörte Provokation der Optimaten. Darauf überschreitet er mit seinem Heer den Fluss Rubikon wohl wissend, dass traditionell jede bewaffnete Überquerung des Flusses in Richtung Süden eine Kriegserklärung an Rom darstellt. Er weiß, die Würfel sind gefallen. Von jetzt an gibt es kein Zurück mehr. Die heiße Phase im Bürgerkrieg ist eröffnet. Caesars ärgster Gegner ist Gnaeus Pompeius Magnus. In den folgenden Jahren liefern sich die beiden erbitterte Kämpfe. In Griechenland, Spanien und anderswo, aus denen im Jahre 46 vor Christus Caesar als Sieger hervorgeht. Dieser ist nun am Ziel. Er wird zum Diktator auf 10 Jahre, 2 Jahre später sogar zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Doch was er nicht ahnt, er hat nicht mehr lange zu leben. Denn die alten Patrizier im Senat wollen nicht akzeptieren, dass Caesar als Vertreter der Popularen die absolute Herrschaft innehat, ja sogar die Königswürde anstrebt. Und so finden sich an den Eden des März im Jahre 44 vor Christus 60 Senatoren im Saale des Pompeius-Theaters zusammen, um Caesar zu ermorden. Das römische Volk ist müde, müde all der Machtkämpfe, all der Bruderkriege, all der Feldzüge in ferne Länder. Es sehnt sich nach Ordnung, Ruhe und Frieden. Es ist schließlich Caesars Adoptivsohn Octavian, der diese Sehnsucht befriedigen wird und 100 Jahren Bürgerkrieg ein Ende setzt. Caesar hat in seinem politischen Testament Octavian zu seinem Erben und Nachfolger ernannt. Nachdem sich dieser dank seines politischen Geschicks, aber auch aufgrund seiner Skrupellosigkeit gegen alle Widersacher durchgesetzt hat, kann er ab dem Jahr 31 vor Christus als Alleinherrscher das riesige Reich regieren, das sich inzwischen vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer, von der Nordsee bis zum Nil erstreckt. Zwar stellt Octavian formell die republikanische Verfassung wieder her, doch liegt dank seiner Autorität alle Macht bei ihm. Er selbst bezeichnet sich als Princeps, als erster Bürger. Die Senatoren verleihen ihm den Ehrentitel Augustus, der Erhabene. Die großen Eroberungen können sich zwar andere auf die Fahnen schreiben, Augustus aber führt das römische Weltreich in eine Phase des inneren Friedens, der später als Pax Augusta verklärt wird. Die Weltmacht Rom wird fortan von einem Kaiser regiert. Lange bevor Rom die antike Welt erobert, bewohnen keltische Stämme große Teile Europas, von der Iberischen Halbinsel bis nach Kleinasien, von den britischen Inseln bis nach Norditalien. Die Kelten, das ist kein Volk im engen Sinne, mit einem Reich, einem König oder einer gemeinsamen Identität, sondern ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Volksgruppen, denen die keltische Sprache und die keltische Kultur gemeinsam sind. Der Name Kelten kommt vom griechischen Keltoi, was die Tapferen heißt. Gallier nennen die Römer vor allem die im heutigen Frankreich siedelnden Stämme. Wie sich die Kelten selbst nannten oder ob sie überhaupt einen Gesamtnamen für sich kannten, wissen wir nicht, denn sie haben praktisch keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen. So bleiben uns nur antike Quellen wie etwa Caesars Gallischer Krieg, die Funde der Archäologen und Rückschlüsse aus den spärlichen Resten keltischer Kultur, die heute etwa noch in Irland oder Schottland anzutreffen sind.